Ein Sprecher des Generalstabs der koreanischen Volksarmee veröffentlichte am 8. August eine Erklärung und äußerte sich dazu, dass zur gleichen Zeit mit der Fabrizierung der verruchten Sanktionsresolution gegen die Deepfaker in der UNO die kriegslustigen Kräfte der USA vernunftlos die hysterische Kriegshetze betreiben. Die Erklärung hat gekürzt folgenden Wortlaut: Der US-Präsident Trump lässt skrupellos die drohenden Äußerungen fallen. Er sagte, man werde lieber einen Krieg gegen Nordkorea durchführen, als der raschen Entwicklung der nuklearen Langstreckenrakete Nordkoreas untätig zuzusehen. Und der Krieg werde auf der koreanischen Halbinsel erfolgen und tausende Tote würden dort entstehen, nicht auf dem US-amerikanischen Territorium. Der US-Botschafter Haley beteuerte auf der UNO-Arena gegenüber der Weltöffentlichkeit, dass die USA über mächtige Kraft verfügen und diese und alle militärischen Optionen ausüben würden. Der Berater für Staatssicherheit des Weißen Hauses, McMaster, sagte, wenn Nordkorea die Atomwaffen für die Bedrohung der USA besitze, dann sei es für den Präsidenten eine unverzeihliche Sache. Daher werden alle militärischen Optionen, einschließlich eines neuen Verbeugungskrieges, für die Beseitigung der atomaren Angriffsfähigkeit Nordkoreas vorbereitet. Ihm schließen sich wetteifernd der US-Verteidigungsminister Mattis, der Chef des Gesamthauptstabes der USA Dan Pott, der Befehlshaber der Gesamtspezialstreitkräfte Thomas und weitere Militärs im Pentagon an und sprechen unverhüllt von der Notwendigkeit der Kopfjagdoperation, des Präventivschlags gegen Nordkorea, der Geheimoperation, der Operation zur inneren Desorganisation und der Spezialoperation. Zur gleichen Zeit begann die 82. Fallschirmjägerdivision als einzige Luftlandedivision der US-Aggressionsarmee mit der kursangelenkten Schulung für die echte Luftlandung und mit der Übung des plötzlichen Einsatzes, und zwar für den Fall, dass sie in die Koreafront eingesetzt wird. Die 25. Leichtinfanteriedivision und die 10. Gebirgsdivision beschäftigen sich mit den Geländeübungen, um sich mit der geografischen Lage der koreanischen Halbinsel vertraut zu machen. Die amerikanischen Spezialtruppen für Terror, wie die weltweit berüchtigte Navy SEAL, treffen eifrig in Südkorea ein. Auch der Plan für die Einführung der strategischen Vermögen der US-Armee, wie B-52, B-1B und B-2A und der Stealth-Kampfverbände F-22 in Südkorea wird regelrecht forciert. Auf der Edward-Luftwaffenbasis im US-Bundesstaat Kalifornien üben die Geschwader der strategischen Bomber B-52H den Abwurf der Bomben für Psychokrieg PDU-5B und die Ausführung der Geheimoperation für die innere Desorganisation im Zentrum der koreanischen Armee. Vorgesehen ist auch, dass auf dem Meer zwei Angriffsverbände um atomgetriebene Flugzeugträger der US-Armee, atomgetriebene U-Boote und weitere umfangreiche Kampfverbände in die Gewässer um koreanische Halbinsel manövriert werden. All die militärischen Bewegungen zu Land, Boden und in der Luft zeugen unmissverständlich davon, dass der Atomkriegswahn von Trump und amerikanischen Machthabern gegen die DFRK die Gefahrengrenze überschritten und die äußerst unsinnige und vernunftlose Aktionsetappe erreicht haben. Angesichts der Kopfjagdoperation, die die USA immer noch dummerweise gegen das Führungsgremium vorhaben, werden wir präventive Vergeltungsoperationen zur Vernichtung der gemeinen Terrorgruppen eröffnen, weil es eine kleine Bewegung erfasst wird. Selbst die besonders trainierten und vorbereiteten Spezialtruppen der USA werden schon außerhalb der Sperrlinie im und auf dem Meer und in der Luft, wo unsere Souveränitätsrechte ausgeübt werden, noch vor der militärischen Demarkationslinie zu Land völlig beseitigt werden, bevor sie die Nähe der Führungsspitze unserer koreanischen Revolution und unsere Territorialhoheit erreichen. Gegen den provokatorischen sogenannten Verbeugungskrieg, den die USA neulich erdacht haben und durchsetzen wollen, werden wir mit einem gerechten Totalkrieg zur Ausrottung aller feindlichen Bollwerken wie des US-Territoriums vorgehen. Wenn es ein Zeichen des Verbeugungskrieges der USA gibt, wird unsere Armee sofort das US-Territorium in unser Atomkriegsfeld verwandeln, bevor das heilige Territorium der DFRK zum Kriegsfeld wird. Das sollen die Amerikaner nicht vergessen. Der Präventivangriff, den die US-Militärs gerne im Munde führen, wird durch noch früheren Erstschlag seitens der DVRK erbarmungslos vereitelt werden. Sobald die Absicht der USA für sinnlosen Präventivangriff ans Licht kommt, wird der frühere Erstschlag unserer Art unverzüglich alle Objekte auf dem ersten und dem dritten Weltarmeegebiet Südkoreas, einschließlich von Seoul, zu einem flammenden Meer verwandeln und sich zu einem gleichzeitigen Angriff gegen alle Zentren Südkoreas und zu einem totalen Angriff gegen alle Startbasen der US-Truppen in der pazifischen Operationszone entwickeln. Die Geheimoperation der USA für die Herstellung von Chaos im Inneren der DVRK und für den Umstoß des koreanischen Staatssystems wird durch Widerstand des gesamten Volkes zunichte gemacht. Die Geheimoperation in der DVRK, von der die USA träumen, werden 3 Millionen Mitglieder der koreanischen Kinderorganisation und 5 Millionen Jugendliche sowie das gesamte Volk durch antiamerikanischen Widerstand vereiteln. Die Amerikaner kennen die Armee und Bewohner der DVRK zu wenig und sind vom Wahnsinn umzingelt. Sie sollen auf keinen Fall und keine Sekunde vergessen, dass die Stärke der militärischen Reaktion unserer Armee immer härter wird, wenn ihre Ambitionen auf Aggressionskrieg gegen uns heimtückischer und offener werden. Wenn die USA die ersten Warnungen unserer revolutionären Streitkräfte ignorieren und sich letztendlich für skrupelloses militärisches Abenteuer entscheiden, wird das tragische Ende der amerikanischen Imperiums schneller als erwartet wahrzunehmen sein.